lebst hier ins Aus und Raus. Nenn mich doch so, wie du willst. Halte auch nicht viel von dir. Dann sag ich dir offen ins Gesicht. Meine Heimat bekommst du nicht. Nenn mich doch so, wie du willst. Halte auch nicht viel von dir. Dann sag ich dir offen ins Gesicht. Meine Heimat bekommst du nicht. Leider darf ich nicht sagen, was du bist. Das würde mich finanziell belasten. Denn nur meine Würde darf man antasten. Du kannst mich beleidigen und bedrohen. Wenn ich das tue, sind hohe Strafen mein Lohn. Meine Meinung wird nicht anerkannt. Vor Gericht bin ich ja nur ein Querulant. Nenn mich doch so, wie du willst. Halte auch nicht viel von dir. Dann sag ich dir offen ins Gesicht. Meine Heimat bekommst du nicht. Nenn mich doch so, wie du willst. Halte auch nicht viel von dir. Meine Heimat bekommst du nicht. Nenn mich doch so, wie du willst. Schalte auch nicht viel von dir. Dann sag ich dir offen ins Gesicht. Meine Heimat bekommst du nicht. Nenn mich doch so, wie du willst. Schalte.